Vorher stand aber noch das Mittagessen auf dem Plan. Als die fünf Freunde zum Felsenhaus kamen, war Onkel Quentin gerade mit zwei Männern in ein Gespräch vertieft. Da kommen die Abenteurer ja. Ah, Onkel Quentin. Hallo. Guten Tag. Mr. Francis und sein Kameramann David. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sind vom Fernsehen. Ja, von der BBC. Echt? Cool, Fernsehen hier in Kirin? Wow, das ist ja toll. Wir drehen eine neue Serie über ungeklärte Phänomene. So etwas wie UFOs? Und Loch Ness? Du hast es erfasst. Aber hier in Kirin gibt's doch gar keine ungeklärten Phänomene. Habe ich auch erst gedacht. Aber dann ist mir euer Licht eingefallen. Welches Licht? Na, ihr habt beim Frühstück doch darüber gesprochen. Ein Licht, das vom Himmel gefallen ist. Du hast es gesehen, oder, Dick? Also das war aber gar kein ungeklärtes Phänomen. Ach nein. Was war es denn dann? Keine Ahnung. Wie sah es aus? Erzähl doch mal. Das war ziemlich hell. Wie ein Leuchtsignal oder so. Ja, vermutlich war es nur ein Leuchtsignal. Aber wissen tut ihr das nicht sicher. Es könnte also auch ein UFO gewesen sein. Also wir glauben, es war ein Meteorit. Das wäre doch was, oder Boss? Und wo genau ist der runtergegangen? In der Nähe von New Haven. Und wo ist das? Die Küste hoch. Ein gutes Stück. Wie kommen wir dahin? Noch einfach mit dem Auto die Küstenstraße Richtung Osten. Danke für die Auskunft. Vielleicht haben wir Glück. Und es war doch ein UFO. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Alles okay? Ja, mir ist bloß ein bisschen warm geworden. Mhm. Komisch, mir ist eher kalt. Aber hattet ihr nicht gesagt, das Licht wäre im Meer runtergegangen? In der Nähe der Felseninsel? Das dachten wir erst. Aber wir haben uns geirrt. Genau. Aha. Ja, dann. Puh, das war gerade noch mal gut gegangen. Denn noch mehr Neugieriger auf der Insel hätte George nicht verkraftet. Nach dem Mittagessen machten sich die fünf Freunde auf den Weg und nahmen den Geheimgang. Und wenn Mr. Mallory nicht kommt? Ich meine, wie lange wollen wir denn auf ihn warten? Er kommt, das spüre ich. Ja, aber wenn nicht? Vielleicht irren wir uns auch und er war noch gar nicht auf der Insel. Dick und Anne haben recht. Wir sollten uns überlegen, wie lange wir dort warten wollen. Und zumal das Wetter immer schlechter wird. Still! Hä? Was ist denn? Hast du etwas gehört? Ich weiß nicht. Also ich höre nichts. Wahrscheinlich hat sich bloß irgendwo ein Stein gelockert. Da! Ja, jetzt höre ich es auch. Was ist das? Es hört sich an wie Füße. Viele kleine Füße. Dann war gestern doch jemand auf der Insel und hatte sich bloß versteckt. Ich habe Angst. Wer kann das sein? Timmy! Bleib hier! Wir müssen weg! Raus aus dem Geheimgang! Und nicht ohne Timmy! Gib mir die Taschenlampe. Hier! Danke. Seht ihr das? Leuchtende Augen! Sie glühen wie Kohlen! Und kommen immer näher. Ah. Kommt denn der Hund her? Wer war das? Es hörte sich an wie... Mr. Mallory! Das sind ja Welpen! Oh. Die sind ja niedlich. Und so klein. Ach, wie süß die kläffen. Du dachtest bestimmt, wir werden jetzt von kleinen grünen Männchen entführt. Stimmt's, Dick? Ah, sehr witzig. Was macht ihr hier? Die Frage ist wohl eher, was Sie hier machen. Es geht euch gar nichts an. Ich denke schon. Schließlich kommen Sie von der Felseninsel und ich habe Ihnen gesagt, dass das meine Insel ist. Ja, so sieht's aus. Ist ja gut. Alles wird gut. Woher wissen Sie von diesem Gang? Ich habe euch beobachtet, als ihr aus dem Busch gekommen seid. Nachdem ihr weg wart, habe ich mir das näher angesehen und den Gang entdeckt. Aha. Was haben Sie auf der Insel gemacht? Nein, jetzt seid ihr dran. Ihr spioniert mir nach und ich will wissen, warum. Moment. Moment. Wir spionieren Ihnen nicht nach. Genau. Wir haben uns nur gewundert, was Sie mit dem Fleisch und den Seilen vorhaben. Ja. Und wo kommen die Welpen her? Schluss jetzt, ich sage gar nichts mehr. Wo wollen Sie denn hin? Meine Sache, und ich rate euch, bleibt mir vom Leib. Sonst zeige ich euch wegen Belästigung an. Das hatte gesessen. Und Mr. Mallory, der im Zug noch so nett gewesen war, zeigte sich plötzlich von einer ganz anderen Seite. Die fünf Freunde fragten sich, warum? Na, ist doch klar, der Typ hat Dreck am Stecken und vermutlich hat es etwas mit den Welpen zu tun. Wo kommen die überhaupt her? Vermutlich von der Felseninsel. Mr. Mallory hat die Seile gekauft, um daraus Hundeleien zu machen. Und dann hat er die Welpen geholt. Aber wie kommen die auf die Insel? Gute Frage. Vielleicht war das auch der Grund, warum Timmy gestern so gebellt hat, als wir die Insel abgesucht haben. Du meinst, er hatte die Welpen da schon gerochen? Das könnte sein. Aber wo waren sie? Wir haben alles gründlich abgesucht. Offenbar nicht gründlich genug. Ich schlage vor, wir suchen noch einmal. Besonders an der Stelle, an der Timmy so aufgeregt war. Und was machen wir mit Mr. Mallory? Wenn er die Welpen von der Insel geholt hat, stellt sich doch als nächstes die Frage, was er mit ihnen vorhat. Ja, stimmt. Genau, du hast recht. Vielleicht will er sie verkaufen. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. George und Dick suchen die Insel ab. Machen wir. Anne und ich folgen Mr. Mallory. Aber er hat gesagt, dann ruft er die Polizei. Wir müssen halt vorsichtig sein. Das ist unsere einzige Chance, herauszufinden, was er mit den Welpen vorhat. Und wie sie auf die Insel gekommen sind. Genau. Meint ihr, es hat etwas mit dem Licht zu tun? Ja. Möglich, auch wenn ich keine Idee habe, wie das zusammenhängen soll. Die fünf Freunde trennten sich. Und obwohl Anne ein mulmiges Gefühl hatte, nahmen Julian und sie Mr. Mallorys Spur auf. Der war inzwischen zum Campingplatz zurückgefahren und versorgte die Welpen. Wie Julian und Anne aus ihrem Versteck hinter dem Campingwagen hören konnten. Ja, ist ja gut. Ich habe genug Fleisch für euch alle. So. Ha, na bitte. Jetzt muss ich euch kurz alleine lassen. Also macht keinen Blödsinn, ja? Ich bin gleich zurück. Er kommt raus. Hoffentlich fährt er nicht mit dem Moped weg. Da hätten wir mit den Rädern keine Chance. Puh, Glück gehabt. Er geht zu Fuß. Okay, dann hinterher. Er geht zur Rezeption. Vielleicht will er sich abmelden. Jetzt hat er ja, was er wollte. Meinst du, er ist überhaupt nur wegen der Welpen nach Kirin gekommen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sein Verhalten hat sich ja erst hier geändert. Und ich glaube auch nicht, dass er schon vorher von der Felseninsel und dem Geheimgang wusste. Er bleibt stehen. Jetzt geht er auf die Telefonzelle zu. Der telefoniert. Aha. Wir müssen näher ran, um zu hören, was er sagt. Komm. Ja, ich nochmal. Ich habe sie jetzt. 4 Stück. Allerfeinste Ware. Spricht er etwa von den Welpen? Das ist doch aber keine Ware. Also ehrlich. Und ich kann noch mehr besorgen. 1 Dutzend vielleicht. Aber nur, wenn es schnell geht. Die Verbrecher sind mir nämlich dicht auf den Fersen. Er nennt uns Verbrecher? Ach, so eine Unverschämtheit. Haben Sie das Geld? War ja klar. Es geht um Geld. Und die armen Welpen müssen es ausbaden. Wir müssen was tun. Ja, aber was? Dann also morgen früh. Ich rufe um 8 Uhr an und gebe Ihnen den Treffpunkt durch. Bis dann. Er geht zurück. Wir müssen ihm nach. Ja, lass ihn erst hinter der Ecke verschwinden. Dann sprinten wir hinterher. Und los.